Der Sprecher des Zentralverstandes des Koreanischen Roten Kreuzes nahm am 2. Juni eine Stellung im Zusammenhang damit, dass zurzeit in Südkorea eine abgenutzte und leichtsinnige Anti-Defolker-Kampagne betrieben wird, wobei ein falsches Gerücht verbreitet wird, dass drei Mitglieder der Belegschaft eines Defolker-Restaurants im Ausland vom Norden geflüchtet seien und es ein Sanktionseffekt sei. In der Stellungnahme hieß es, diesmaliger Vorfall sei wie die Gruppenentführung der 12 Defolker-Bürgerinnen in Ningbo der Provinz Zhejiang, China im vergangenen April eine organisatorische und geplante niederträchtige Entführung durch die Agenten des südkoreanischen Informationsamtes. Es gibt ausreichende Materialien darüber, wie sich die Agenten seit langem mit falschen Ausweisen den zwei Beschäftigten im Pyongyanger Sunbong-Restaurant in der Stadt Weinan, China, genährt und listig gehandelt hatten, um sie anzulocken. Zuerst wurde ein ausführlicher Plan aufgestellt, dann lockte man sie zur Macht, ließ sie ins Auto, das sie dort auf sie gewartet hatte, steigen und verschwand. Sie wurden im Auto, das mehrmals gewechselt wurde, ohne Reisepässe gesetzwidrig über die Grenze von China nach Laos, dann über Thailand nach Seoul gebracht. Die Entführung der Beschäftigten, die unter Anweisung des Blauen Hauses durch die Agenten des Informationsamtes begangen wurde, ist wieder unverzeihliche politische Provokation gegen die DFRK und extremes unmenschliches Verbrechen, das die Sünde der südlichen Seite vermehrt. Wie schon berichtet wurde, setzt das südliche Regime hartnäckig die Entführung der Defolker-Bürger im Ausland fort, um das Ansehen und den Zusammenschluss der siegreichen Defolker zu beeinträchtigen und die Sanktions- und Druckkampagne der feindlichen Kräfte zu rechtfertigen. Die Armee und Bevölkerung der Defolker werden die fortgesetzten Entführungen der nach Ausland entsandten Defolker-Bürger durch das südkoreanische Regime niemals zulassen und werden dies richtig büßen lassen. Es sollte sich bei uns für den Vorfall entschuldigen und die Verbrecher streng bestrafen, alle gemeinen Umtriebe für die Entführung der Defolker-Bürger nach Südkorea sofort stoppen und alle Entführten unverzüglich zurückschicken.